Die Autokoleriker sind wieder unterwegs. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Hier los. Immer hupen einfach. Ich will nur einen kleinen Schub loswerden. Alex, wirst du gerade zum Autokoleriker? Ja. Sowas. Heute mal mit Gästen. Heute mal mit Gästen? Ja. Heute mit Gästen. Ah! Stellt euch doch mal kurz vor, ihr Gäste hier. Du kennst das Format, der Robert kennt glaube ich nicht das Format. Es traut sich keiner hier. Also, du bist neu in dem Format. Sag doch mal. Also, sonst babbelst du doch immer im Auto. Was ist denn los heute? Ich trau mich nicht. Ein sehr introvertierter Mensch. Und dann ist er der Choleriker hoch 10. Vorne rechts haben wir noch den Fabian. Genannt Christian Erb. Guten Tag. Christian Erb, warum? Oder Rüdiger Hoffmann. Ich hätte ja viele Namen als andere. Nenn dich nach wie vor so. Christian Erb. Ja, heute im Meeting dreimal. Firm. Ja, und da wunderst du dich, dass ich mich aufdecke. Ich fühle mich einfach nicht angesprochen das nächste Mal. Christian. Christian. Christian, hast du das gemacht? Jetzt muss ich doch... Nein. Nee. Was musst du? Musst du zensieren? Ja, jetzt zu spät, ne? Jetzt muss ich doch wieder zensieren hier. Robert, du hast das Spiel noch nicht raus. Das Einzige, was er erzählt, ist, dass wir das nicht erzählen sollen. Aber er wusste ja nicht, ne? Das war ja der Test. Der Robert, erzähl doch mal was von der neuesten Folge des Simpsons. War super. Robert gerade aus. War super. Was ist denn, Robert? Ich sag gar nichts. Das sagt nichts. Robert, sag doch mal was. Robert guckt sich die Gegend an. Das ist diese aus der letzten Sendung genannte Robert! Genau. Genau dieser Robert ist das. Starr und statisch. Was stimmt denn nicht mit euch? Du hast keine Ahnung, ne? Du weißt gar nicht, worum es geht. Das ist halt immer, wenn man sich vor Sachen verschließt. Ich habe mich auch geöffnet. Vorsicht, GEMA. Oh ja. Sind die bei der GEMA? Wusstet ihr, dass die Ampel hier rechts später grün wird als die geradeaus? Sehe ich, ja. Das haben wir das letzte Mal auch festgestellt. So eine kleine Wette lief da, ohne Einsatz. Ich hab gewonnen. Zum Glück ohne Einsatz, sonst hättest du verloren. Robert! Da sind wir schon. Mahlzeit. Boah, also, wir essen gleich. Sheriff Donald. Chef. Kurz zur Erklärung, da steht ein Sicherheitsbeamter des Parkhauses. Naja, Beamter würde ich jetzt gerade nicht sagen. Ein angestellter Hartz-IV-Empfänger des Parkhauses. So, dann gehen wir jetzt erstmal essen und dann schauen wir mal. Rein. So. Ja, wird das Einsteigen ein Erlebnis. Was? Ich bin älter als du. Ich habe die Technik schon vor dir erfunden. Warte mal ganz kurz. Meine Herren, wer hatte ein Fahren lassen? Du kannst fahren. Entschuldigung, das ist anstecken. Was? Ich kann fahren? Du kannst fahren, aber keinen fahren lassen, bitte, wenn es geht. Nee. Robert war nicht so satt heute, ne? Wenn ich jetzt fahren lasse, dann kann ich mir los. Was war das? Das musst du nochmal lauter sagen. Scheiße, wäre echt. Ich glaube, das wird man. Mal Licht anmachen. Eine kleine Frau mit einem großen Auto. Tja, allerdings, ey. Du wolltest sie in den anderen Style machen. Was willst du machen? Warum macht die halt kein Licht an, die Kleiner? Weil sie keine Automatik. Mann! Harlem Shake. Ich hab einfach immer an, siehst du? Fahrer mit Hut. Bin ich auf der falschen Seite? Nee. Fast schon. Wie ich immer mit Drücken. Heute Morgen. Warum geht das nicht? Scheiß nicht. Warum ging das nicht? Ich mach den Rechner nicht an. Boah. Guten Tag gestartet. Wo war das? Auf der Arbeit. Auf der Arbeit. Was? Hast du noch keinen Kaffee oder was? Ich bin sonst überlegt. Ja, das ist meine. Wirklich? Zieh mal auf. Aha. Sag mal, ist das fett? Das musst du eigentlich musst du einmal ein Foto machen. Pöbel, was er hier kann. Von Assi. Fabian, mach mal ein Foto bitte. Das war jetzt ernst gemeint. Ja, ich weiß, ich muss noch nur mal hin. Jetzt kann man das dem geneigten Hörer nicht zeigen, was man sieht. Zzz, eine Biene. Robert sagt irgendwie gar nichts. Nein, ich bin ja nicht voll dran, ja. Wie hat es dir denn geschmeckt heute? Ging so. Ja, hat das Rotkraut gefehlt. Wenn ich jetzt gewitzt würde, klappt mir das keiner, dass ich das war. Das war doch eine Freundin. Nein, nein, nein, das war ich. Dann lass mir das fallen. Und schon genug, dass sie die Pölle drückt. Die Ampel fährt schon für Dietzenbach. Was? Wir haben überall neue Ampeln hingebaut. 34. Hm. Nicht schlecht. Mann, jetzt kann der Lauf weiter, wenn er mal schon tritt. Ah, hier. Jetzt. Der Blick. Oh, Alter. Oh, das war eng. Oh, das war echt eng. Ich glaube, er hat es geschafft. Aber Pitmanns. Apropos Pitmanns. Oh, der hängt vorne. Herzlich willkommen bei dem Podcast, wo auch noch Vögel überfahren werden. Ah. Live. Achso, na da, guck sehr doch mal. Sehr das ist doch. Alex. Reicht der dir? Die Sandbank reicht. So. Moment. Wie sieht's da hinten aus? Halt, stopp. Eieiei. Nervös. Vielleicht mal die Brille absetzen. Das hilft vielleicht dabei. So. Dankeschön. Jesus. Dann mal auf zur letzten Runde der Erwerbstätigkeit. Alex, du musst doch Tschüss sagen. Tschüss, bis zum nächsten. Sie haben Ihr Ziel erreicht.